Ja, Freunde, Radio Marabu übernimmt 104,8 Osnabrück. Dienstagabend ist es und in der Stunde im Interview Kitty Solaris gleich. Los geht's mit zwei jungen, frischen Bands aus England. Palace Winter hier mit HW Running. Das ist Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Marabu. Marabu 104,8 Osnabrück, Palace Winter waren das hier mit HW Running. Gleich im Interview Kitty Solaris. Vergesst nicht, Radio Marabu 24 Stunden am Tag hören auf www.radiomarabu.de. Täglich aktuelle Programme, findet alles von uns auch auf Facebook. Und jetzt gibt's neue Musik aus London. Schicke Band in Heaven, Meet Somebody. Yeah. Gast auf Radio Marabu, Kitty Solaris. Per Mail kennen wir uns ewig, jetzt endlich mal im Interview. Ich freue mich, hallo. Hallo Marcel. Die fünfte Platte liegt vor, Silent Disco, 10 Songs. Erzähl in Kurzform was zur aktuellen CD. Kurzform, sehr, sehr schwierig. Die aktuelle CD, Silent Disco, ist eine Mischung aus ruhiger Musik, also Silent Music und Disco-Pop-Musik. Und die haben wir aufgenommen im Studio von Jochen Stroh mit Analog-Bandmaschine. Das meiste wurde, also Gitarre und Gesang wurde gleichzeitig live eingespielt. Und dann haben wir eben noch Beats drumherum gebastelt, Synthes, bei ein paar Liedern Schlagzeug. Und es gab auch noch Gäste an Violinen, Simon Goff von And the Wireman. Und wir hatten auch noch einen Trompeter, hier ist unser Trompeter, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wir hatten auf jeden Fall noch einen Trompeter bei zwei Songs dabei. Viel Bass gibt es im Opener Soul Brother, den spielen wir jetzt gleich. Worum geht es in diesem Track? Da fragst du mich zu viel. Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Der Song ist mir direkt eingefallen nach unserer letzten Record-Release-Party. Das war ein verrückter Abend im Berliner Rosis. Und da habe ich mich betrunken. Und dann ist mir dieses Song eingefallen. Wir hören ihn jetzt, Soul Brother, Kitty Solaris. Give me a word. Soul Brother vom neuen Album von Kitty Solaris. Über dich las ich, du hast den unstillbaren Wunsch, die Platte deines Lebens aufzunehmen. Ziel erreicht? Noch nicht ganz. Ich denke, das kommt mit der nächsten oder übernächsten. Der Großteil des Albums wurde zu zweit eingespielt. Anfangs hast du in der Küche musiziert. Wie läuft das jetzt ab? Also ich musiziere immer noch in der Küche. Also ich schreibe immer meine Songs in der Küche und dann beschließe ich irgendwann, ich möchte die Lieder aufnehmen und dann gehe ich mit meinem Schlagzeuger Steffen Schlosser in den Proberaum, in unseren Proberaum und dann probieren wir ein bisschen rum, 2, 3, 4 Mal und dann geht es auch schon ins Studio und ja, dann bringen wir meistens die ganzen Soundingenieure um den Verstand, weil wir halt ganz viel ausprobieren und immer nochmal und nochmal irgendwie eine Gitarrenline dazu einspielen oder noch ein Keyboard. Also diese ganzen Keyboards und zusätzlichen Gitarren, die machen wir dann meistens eben im Studio. Das neue Album zeichnet sich durch eine große musikalische Bandbreite aus. Afrikanische Beats, es gibt ein bisschen Krautrock. Was hat dich inspiriert? Mich hat alles inspiriert und natürlich war auch das Studio, das Lovelight Studio von Jochen Stroh, inspirierend, weil er arbeitet ganz oft mit afrikanischen Bands wie Ibu Taylor zum Beispiel. Und bei Ecstasy hat er mit Steffen zum Beispiel einen original afrikanischen Beat nachgebastelt. Wollen wir jetzt mal so einen afrikanischen Beat hören? Such mal einen passenden Song dazu aus. Na, Ecstasy. Also, Ecstasy. Los geht's. I don't want. I wanna go swimming in the sea. I don't wanna go running. I want ecstasy, reach out, touch me. Better run away, you never catch me. You never catch me. You never catch me. I would draw zum ersten Mal zu Gast auf Radio Marabu, Kitty Solaris. Das war aus dem aktuellen Album Ecstasy. Natürlich müssen wir ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Du kommst aus dem hessischen Marburg. Was hat dich nach Berlin getrieben? Ich habe damals eine Freundin besucht, die hat Mode studiert, Modedesign, und ich fand Berlin super inspirierend. Es war ein Gefühl von Freiheit und dass man, also ich hatte das Gefühl, man kann sich so verwirklichen oder seine Träume leben. Also ich habe mal in Frankfurt am Main gewohnt, 5 Jahre lang. In mir ist auch viel Hessen. Jetzt frage ich mal, ist bei dir noch viel Hessen vorhanden? Lust auf Handkäse mit Musik oder grüne Soße oder sowas? Also ich liebe Hessen mittlerweile. Früher ist mir das gar nicht so bewusst geworden. Ich bin auch nicht mehr oft dort. Und in Frankfurt habe ich eine Tante und ich habe auch schon ganz oft im Hafen 4 gespielt in Offenbach. Und ich bin riesiger Fan von Apfelwein und eben grüne Soße. Und die Leute sind voll nett da. Also ich find Hessen super mittlerweile. Bekommt man grüne Soße in Berlin? Ich glaube, es gibt auch hessische Restaurants. Ich habe davon gehört, dass es ein hessisches Restaurant geben soll in Kreuzberg. Aber ich war noch nicht da. Über deine Arbeit als Musikerin und auch als Labelbetreiberin möchte ich mit dir in der zweiten Stunde reden. Wichtig ist mir aber, wie hat sich Berlin für dich in den letzten 20 Jahren verändert? Also 20 Jahre bin ich ja jetzt noch nicht hier, aber in den letzten 10 Jahren hat sich Berlin total verändert. Gerade auch Prenzlauer Berg, wo wir uns gerade befinden, erkennt man kaum wieder. Ich denke mal, dass 80-90% der Bevölkerung ausgetauscht sind oder sich ausgetauscht haben. Ja, ich finde es einerseits eine interessante Entwicklung, aber andererseits eben auch schwierig, weil natürlich alles teurer wird. Die Mieten sind enorm gestiegen, also es ist kaum noch möglich, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Es ist alles Mainstreamer geworden und früher gab es halt diese Underground-Clubs und Bars, und das ist jetzt eben alles teurer, mainstreamiger und ein bisschen langweiliger geworden. Also die Szene ist jetzt mittlerweile, ich glaube, in Neukölln oder Wedding, was auch oft echt schön ist. Aber klar, es ist eine natürliche Entwicklung, aber auch, naja. Da bist du sozusagen vom Westen nach Ost-Berlin und jetzt ist es hier wieder ein bisschen wie im Westen, ist ja Gentrifizierungsgebiet auf jeden Fall, Prenzlauer Berg. Würdest du heutigen jungen kreativen Menschen den Schritt empfehlen, nach Berlin zu gehen? Ich glaube, mittlerweile kommt jeder nach Berlin und ich glaube, irgendwann ist dieser Hype wird auch bald zu Ende sein, weil, wie gesagt, ich denke, dass Berlin sich eben auf diesem Schritt zur Entwicklung auch in noch zu noch teureren Stadt befindet. Ich glaube, es müsste doch irgendwann mal noch eine interessantere Stadt geben. Vielleicht Leipzig oder vielleicht eine ganz andere Stadt. Vielleicht Polen, Warschau. Warschau ist toll, bin ich ein ganz großer Fan von. Moskau auch. Wow. Ja, oder Wien. Ich wollte jetzt mal wieder nach Minsk. Ich hatte meine Jugendweihefahrt in Minsk gehabt und jetzt schon mal geschaut. Mit dem Auto hat man das nicht so unbedingt empfohlen. Mit der Bahn kommt man aber ganz billig hin. Ich glaube auch, das ist eine ganz interessante, zukunftsfähige Stätte. Und wir beide lieben Katowice, meine Freundin und ich. Da waren wir mehrfach gewesen im Steinkohlebaugebiet in Polen. Und das ist doch eine schöne Gegend. Und hier in Berlin stellen wir zumindest auch fest, die Bierpreise wachsen von Mal zu Mal. Ja, also ich trinke nicht so viel Bier, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber klar, die Getränkepreise steigen in den Bars und es ist nicht mehr so underground wie noch vor ein paar Jahren. We Stopped the Dance ist jetzt ein Track von dir, ein Klassiker auf Radio Marabu. Anyway, felt okay. We stopped the dance. A chance, and you were mad. Yeah, yeah, we stopped the dance. Yeah, we stopped the dance. Yeah, yeah, we stopped the dance. Yeah, we stopped the dance. The day. Stop the Dance, Kitty Solaris, du gehst auf Radio Marabu. Wir haben ein bisschen über Berlin gesprochen. Ja, also ich glaube, Berlin hat eben, also es gerade in Berlin findet halt dieser Effekt statt wie in Barcelona, dass es halt total gehypt wird und die ganzen Touristen aus aller Welt da hinkommen und wie toll das ist. Aber im Grunde wird es auch dadurch, dass es total der totale Hype ist, verliert es eben auch etwas von diesem Zauber. Und darum wird es in meinem nächsten Album gehen, das heißt Cold, das wird Cold City heißen, Cold City. Und das ist mir eingefallen, als ich in Berlin-Friedrichshain nachts in einer kalten Januarnacht rumgelaufen bin und vor mir britische Touristen und der Typ hat gesungen, it's a, so ein bisschen im Oasis-Style, it's a, cold city, rock and roll city, excuse me if I'm not pleased. Und es hat mich irgendwie zum Song inspiriert, Cold City, und so wird das nächste Album heißen. Eben, dass dieser Hype, wenn er schon den Höhepunkt erreicht hat, quasi schon auf dem absteigenden Ast ist. Darüber werden wir sprechen, wahrscheinlich in einem Jahr zur neuen Platte. Jetzt gibt es noch einen aus dem aktuellen Album. Closer. Wir wieder zu Gast auf Radio Marabu, Kitty Solaris aus Berlin. Ein wunderschönes Lied von der aktuellen CD ist Mind Matches. Das war bei uns auch eine Radiosingle, lief eine Weile lang rauf und runter. Was kannst du zu dem Lied erzählen? Mind Matches, das ist mir auch nach unserer vorletzten Record-Release-Party eingefallen. Das war ein wahnsinniger Abend, unglaublich. Und ja, an diesem Abend sind mir die hauptsächlichen Lieder eingefallen, Mind Matches und Soul Brother. Und Mind Matches, da haben wir auch ein Video zu gedreht mit Jean de Oliveira. Und Steffen hatte die Idee, also das im Film Noir-Style zu machen. Also ich liebe selber Film Noir mit Humphrey Bogart und Lorraine Bacall. Die Filme, die alten aus den 30er, aus den 40er, 50er Jahren. Und dann haben wir in Steffens Einzimmerwohnung so eine Detektivbüro nachgestellt und er saß am Schreibtisch und hat, ich habe dann die Klientin, die an Femme Fatale gespielt. Und am Schluss sind wir auf die nachts auf die Museumsinsel gefahren und haben dort noch auf einer Brücke gedreht und am Museum. Es war eine total kalte und neblige Nacht und dann der Plot war noch nicht klar und dann hatte Jean de Oliveira, unser Regisseur, die Idee, okay, jetzt muss ich ihn noch umbringen, dann muss ich ihn am Schluss noch umbringen. Also es war also eine sehr absurde, surreale Geschichte und ich glaube, das passt super zu dem Song. Dann hoffe ich, dass ich lebendig aus der Sendung rauskomme, meint Matches. I'd like to stay alone in my cozy home. There's a cold wind blowing out in town. I don't need you on to tell me how it sounds. Tell me I don't have right to look for love. Kitty Solaris. Verglichen wirst du hin und wieder mit Cat Power oder auch mit der wunderbaren Amy Mann. Welcher Vergleich ehrt dich am meisten? Natürlich sind beide Vergleiche ganz, freuen mich sehr. Also ich liebe Cat Power, ich habe die auch schon mehrmals gesehen. Ich habe die mal im Roten Salon gesehen, da war sie noch relativ unbekannt und hat alleine solo als Vorband vor zwei anderen Indie-Bands gespielt und ich stand in der ersten Reihe und war völlig hin und weg. Also sie hatte so die Haare vor dem Gesicht und hat ihre Songs gespielt und ich war hin und weg. Und dann ist sie auch hinterher, war sie im Publikum und sie war damals noch nicht bekannt und ist zu mir gekommen, hey, I'm Chan, hat mir die Hand gegeben und meinte, ja, thanks for listening und I really appreciate it und war super nett und dann bin ich gleich zum CD-Stand und habe die ersten beiden Platten gekauft und seitdem bin ich natürlich Cat Power Fan. Sie war mal zu Gast auf Radio Marabu auch, haben wir auch ein Interview gemacht, ja, ja. Gibt es musikalische Einflüsse aus deiner frühesten Kindheit, vielleicht auch Sachen, die dir heute peinlich sind? Ja, aber die sind mir nicht peinlich, also ich bin aufgewachsen mit Leonard Cohen, Bee Gees, ABBA und Simon & Garfunkel. Das klingt gut, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Eine meiner Einflüsse als Thüringer war übrigens der AFN Frankfurt. Ich habe als Kind tatsächlich den AFN gehört, auf Mittelwelle, diesen amerikanischen Soldatensender, lief im Süden auch auf UKW. Hast du denn umgekehrt irgendwas aus Thüringen mitbekommen? Nein, nicht wirklich, aber mein Schlagzeuger, der kommt ja aus Rostock, beziehungsweise aus Bützow ursprünglich und der ist natürlich schon mit Ostmucke sozialisiert und ist da auch total von beeinflusst. In Thüringen tobte ja vor allem Herbert Roth, den wollen wir jetzt aber nicht spielen. Glaube ich, ich kenne den nicht, ehrlich gesagt. Rennsteiglied, aber das spielen wir jetzt nicht. Wir spielen, du hast ja ein paar aufgezählt jetzt, Leonard Cohen oder die Bee Gees oder ABBA. Gibt es da so besondere Favoriten? Bei den die Bee Gees mag ich zum Beispiel auch sehr. Ja, was haben die gemacht? Saturday Night Fever oder war das hier was anderes? Saturday Night Fever zum Beispiel. Night Fever, na na na na na na. Brusthaar von Barry Gibb. Ich würde sagen, den spielen wir jetzt. Night Fever, Bee Gees. Gees. Für Kitty Solaris. 2007 gründest du dein Label Solaris Empire und dort erscheinen deine Platten, aber auch andere Künstler. Kannst du ein bisschen Einblick geben in dein Portfolio? Oh, ich bin gar nicht vorbereitet. Okay, also die nächsten Releases sind eine Französin, und zwar Pollyanna aus Paris. Und die habe ich mal in Paris getroffen und seitdem waren wir so locker in Kontakt. Und ich finde, sie hat ein sehr, sehr schönes Album gemacht und es kommt jetzt am 29. April raus. Die Single heißt Old Rockers. Und ich mache ja auch eine Veranstaltungsreihe im Schokoladen jeden ersten und dritten Mittwoch in Berlin-Mitte. Und da hat ein Trio aus Sizilien gespielt und die haben mich total umgehauen. Ich war so hin und weg. Und live der absolute Hammer, sehr, ich weiß nicht, Sisters of Mercy, Blues, Rock, ich kann es nicht sagen, welche Richtung. Also jedenfalls haben die mich total geflasht und deren Album erscheint jetzt auch am 20. Mai. Also das Trio heißt Black Eyed Dog. Black Eyed Dog wie die Platte von, Ich hätte jetzt Black Eyed Peas gedacht, aber Black Eyed Dog. Wie heißt der denn? Der ganz bekannte Singer-Songwriter, der Alte da. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Da komme ich jetzt auch nicht drauf. Also. Super bekannter Klassiker. Smartphone auspacken, Black Eyed Dog. Wir machen erstmal so lange weiter und lassen das recherchieren in der Redaktion. Die Musikindustrie hat sich ja signifikant verändert. Wie schwer ist es geworden, von Musik zu leben? Also es ist wahnsinnig schwer, weil Platten oder CDs halt viel weniger verkauft werden und es ist wahnsinnig schwierig. Also es ist fast mehr so eine Leidenschaft oder so ein Idealismus für die Musik oder auch für die Künstler, als dass man damit jetzt wahnsinnig viel Geld verdient. Musik braucht auch Medien, die sie verbreiten. Du hast Glück, du wirst von Radio 1 zum Beispiel relativ nachhaltig unterstützt. Sie spielen deine Musik, aber wie steht es allgemein mit den Medien bei anderen Sendern? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt, weil es Musikmagazine gibt wie Intro oder auch Rolling Stone, die tatsächlich auch öfter was über die kleinere Künstler und kleinere Bands, die ich auf meinem Label veröffentliche, berichten, wenn sie können, oder auch Radio 1, die auch immer mal wieder Künstler eingeladen haben. Das weiß ich total zu schätzen und bin da echt total dankbar, dass die das machen. Aber jetzt bei so großen Formatradios wie, weiß nicht, Energy oder, es ist halt echt schwierig ranzukommen, weil die oft nur so ganz bekannte Themen nehmen mit großen Labels und Geld im Hintergrund. Die aktuellen von dir besprochenen Sachen werden wir auch auf Radio Marabu spielen. Das auf jeden Fall. Jetzt gibt es aber noch ein Stück aus deinem Album. Welches wollen wir nehmen? Surrender. Surrender. Gerade steckten wir tief drin in den Untiefen des Musikjournalismus und überlegten, wer hat Black Eyed Dog aufgenommen? Das Album, es war natürlich Nick Drake. 1974 ist er gestorben. An Überdosis von Antidepressiva. Drum sollten wir jetzt doch wieder weitermachen mit dem normalen Gesprächsthema, weil so weit wollen wir es nicht kommen lassen hier in der Sendung. Aber das nächste Thema ist natürlich auch ein bisschen ernst. In letzter Zeit fiel mir nämlich auf, dass Indie Alternative zunehmend auch Opfer der Satire wird. Ein Beispiel war der Herr Strunk in der Titanic. Der hat zum Beispiel über Björk gesagt, dass die zur Schaustellung der Andersartigkeit nach 30 Jahren nur noch dumm ist. Da war ich so ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, Mensch, irgendwie Indie war ja immer noch cool. Läuft man aber mittlerweile so in die Gefahr hinein, schrullig zu werden? Kann durchaus sein. Also ich glaube schon, dass viele junge Leute eher dieses Mainstream hören. Meine junge Nichte liebt halt diese amerikanische Mainstream-Music, Selena Gomez, Weekend und solche Geschichten oder auch Stars, die ich gar nicht kenne, deren Namen ich nicht kenne. Also mittlerweile ist Indie, glaube ich, schon wieder Oldschool. Kann sehr gut sein, ja. Auf deinem Label gibt es auch eine Band, hoffentlich habe ich das jetzt hier richtig aufgeschrieben, Pari Pari, ne? Pari Pari, habe ich nämlich falsch gesagt im Vorgespräch. Die haben eine Single veröffentlicht, da ist auch Proletarier aller Länder, vereinigt euch drin. Kenne ich ganz, ganz heftig aus meiner Kindheit. Führt mich zu der Frage, wo stehst du politisch? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß, heutzutage weißt du ja gar nicht mehr, wen du noch wählen sollst, weil es ist echt verdammt schwierig. Ich war zufällig, wann war das? War das gestern oder vorgestern? Ich kann mich gar nicht erinnern. War ich auch hier um die Ecke, hatte mich eine Freundin eingeladen zum Vortrag. Ich kam erst später und es war hier das Grüne Office. Und da habe ich tatsächlich auch mit diesem grünen Vorsitzenden, habe den Namen vergessen, geredet. Also ich würde mich, wenn eher, wahrscheinlich Grüne Linke zuordnen, aber so ganz genau kann ich es ehrlich gesagt auch nicht sagen. Welche Aufgabe hat für dich Kunst? Das ist eine verdammt schwierige Frage. Also Kunst hat in einer eine Art und Weise ist es natürlich eine Art Selbstausdruck oder Selbstverwirklichung, dass man das, was man selber wahrnimmt oder erlebt, eben einfach ausdrückt. Und aber da es so ist, dass man das, was man selber erlebt oder wahrnimmt, das ist ja auch immer gesellschaftlich, weil der Mensch ist ja keine Insel. Du bist keine Insel, sondern du lebst in der Gesellschaft oder in einer bestimmten Zeit. Und dadurch ist auch Kunst immer auch in gewisser Weise so eine Spiegelung der Zeit oder des Lebensgefühls oder des Ortes oder auch vielleicht der Politik, in der du lebst. Ich habe immer so einen Wunsch, auch beim Radio machen, wenn man Kunst zum Beispiel vermittelt und weitergibt. Ich sage da immer, dass Leute, die schöne Musik machen und Leute, die schöne Musik hören, die hauen sich nicht die Köpfe ein und die machen nichts Böses. Das kann ich so nicht sagen. Also es gibt zwar so diesen Spruch, make music, not war. Oder make love oder make music, not war. Oder man sollte viel mehr Kunst machen oder Musik und weniger sich die Köpfe einhauen. Aber es gibt natürlich auch unter den Künstlern ganz viele Konkurrenz und so Ego-Shooter. Also es sind nicht alle Künstler toll und gute, tolle Menschen, sondern es gibt auch echt viele Arschlöcher. Okay, da sprechen sicherlich auch Erfahrungen aus der Szene. Du hast eine Radioshow auch mal gemacht oder du machst jetzt sogar wieder eine. das ist auf Alex hier in Berlin. Früher hast du eine auf Radio Imperla gemacht. Das war so ein staatlicher russischer Sender, der in Deutschland ein Format Radio versucht hat. Russland wird ja zurzeit wieder so ein bisschen zum traditionellen Feindbild aufgebaut. Hattest du da Trouble deswegen oder gab es da überhaupt keine negativen Assoziationen? Ich habe das ja mit einer Freundin zusammen gemacht, die ich auf einer Party kennengelernt hatte, und ich wusste ganz lange Zeit gar nicht, dass Radio Impala Teil des eines russischen Senders war. Das haben wir erst, habe ich erst hinterher so mitgekriegt. Aber ich persönlich hatte jetzt gar keinen Trouble damit. Was machst du jetzt für eine Sendung hier in Berlin auf UKW? Ja, bei Alex Radio, und die Sendung heißt Solaris Empire Lounge. Die Susanne, mit der ich halt das Radio Impala gemacht hatte, hatte mich halt gefragt, ob ich nicht mit ihr diese Sendung machen will und Künstler aus der Lofa Lounge, meiner Veranstaltungsreihe, und Künstler von Solaris Empire vorzustellen. Also es kommen natürlich auch immer noch andere Künstler, die wir so kennenlernen dazu, und das ist meistens ganz interessant. Welche Träume und welche Pläne hast du? Oh, da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Ich möchte gern noch eine neue Platte machen. Ich hatte ja schon den Namen gesagt, Cold City. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich die aufnehme und mit wem und wie das Ganze klingen wird. Also das ist mein Traum. Und eigentlich möchte ich die vielleicht noch das nächste Mal noch ein bisschen größer veröffentlichen. Hast du noch eine Frage an mich? wie lange machst du schon Radio Marabu? Radio Marabu mache ich exakt seit 1995, als ich bei der Landeswelle Thüringen angefangen hatte. Das ist vielleicht auch so eine typische Sache meiner Geschichte. Wollte ich neben dem Kommerzradio irgendwas Alternatives machen, und da ist mir Marabu aufgefallen. Habe ich mich dort beworben und seitdem mache ich es. Ja, ist eine super Sendung. Gefällt mir wahnsinnig gut. Sehr guter Musikgeschmack. Und ich freue mich auf jeden Fall. Den guten Musikgeschmack wollen wir jetzt krönen mit noch einem Stück aus der Kitty Solaris CD. Such noch ein letztes aus. Dann würde ich sagen Smalltalk. To say, now we go separate ways. I don't want to discuss what went wrong between us. We can turn back the clock. I wouldn't believe a word you say. I need a new upgrade. How is your sister and how is your father? How is your sister and how is your mother? How is your sister and how is your father? How is your sister and how is your mother? I don't wanna know. I just don't wanna know. I don't wanna know, no, no, no, no, no, no. I just don't wanna know. Fight. You're